Ihre Haut und Ziele und mit den seltenen Medien, wie ihr Vorschussmann, Flischen und Aufblöden zusammen. Mich schaut in die Seele nach, mich schaut in die Seele, denn ich schaut die Seele, denn ich schaut die Seele nach. Und ich schaut die Sphärine, und ich schaut die Kinderwolks. Gebeugt in die Seele, gebeugt in die Seele nach. Und ich schaut die Seele, und ich schaut die Seele. Mich schaut die Nacht, gebeugt in die Stadt. Gebeugt schildert an der See. Und ich schaut die Seele. Von der Schuhe mehr, ah, ich zirge nach Frucht, gebe euch Schützen meine, mich narren wie der Stadt, gebe euch zur Lebensstadt, gebe euch zur Lebensstadt zu sehen, von ich sehne, völlig schillerlach, völlig in Sehne, unter der Sehne, denn du sehne, oh Sehne, Sehne. I'm going to go to the house. Every day or the night, hold the seal, hold the seal. Hör das nicht, hör nicht fordern. Geh fort, ich bin sehr nett. Geh fort, ich bin sehr nett. Aber keine Zeit, gehe. Hör nicht die Beine, verbring die Seine. In den Sinne nach, hold den See die Sonne. Hör nicht die Zeile, geht es nicht da. Es ist eine Hölle, wer blickt in Cinema, in Schuss, in X-Star. Schreit auf die Kinder, wo kann man Liebe noch, wo kann man Liebe noch gehen? Ich schuss die Kinder, in Kolonel Schaden. Leben schwer zu sehen, Leben schwer, sich in die Fähne sehen. Segen schuss, picket die Trauer, die wollen sich segen. Schienen ab, fangen zu zählen. Hey, what does it feel like? It gets shitter. Get full of shit. Hey, it's sick. Gas, it's stuck.